haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Höhlenmensch, erster Teil. Dichte Wolken schoben sich am Himmel zu einer düsteren Decke zusammen, als ich aus dem Bus stieg und versuchte, mich zu orientieren. Anhand der Skizze, die ich bei mir trug, erkannte ich die Straße, einen dichten Wald und einen Teich wieder. Doch es dauerte über eine Stunde, bis ich die Holzhütte fand, vor der mich mein neuer Klient mit Handschlag begrüßte. Mein Name ist Walder. Ich bin Förster. Nomen ist Omen, wie der Lateiner sagt. Mein Name ist Maloney, Privatdetektiv. Namen sind Schall und Rauch, wie der Dichter sagt. Wir befinden uns hier auf einem Privatgrundstück. Und weshalb hat uns noch kein Hund zu Tode gebissen? Dieser Wald gehört wie das Umland der Firma Nadler AG. Das Grundstück ist jedoch frei zugänglich, wird von der Firma sozusagen für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Ich bin Angestellter der Firma Nadler AG, die mir aber sehr viel Spielraum lässt bei der Arbeit. Das ist schön und gut, aber weshalb haben Sie mich hierher bestellt? Ich habe nicht vor, mich bei der Firma Nadler AG zu bewerben. Das sollten Sie aber. Die Firma Nadler AG bietet hervorragende Sozialleistungen und ein biologisches Frühstücksmüsli für alle Mitarbeiter. Danke, aber mir wird jetzt schon schlecht. Wann fährt der nächste Bus zurück in die Stadt? In 2 Stunden. Und bis dahin habe ich Ihnen alles gezeigt. Sie möchten mir das gesamte Grundstück zeigen. Könnten wir es nicht einfach mit einem Hubschrauber überfliegen? Na, der Hubschrauber passt leider nicht in die Höhle rein. Was denn für eine Höhle? Auf dem Grundstück der Firma Nadler AG befindet sich eine Tropfsteinhöhle. Auch das noch? Mir tropft jetzt schon die Nase. Ja, es riecht nach einem Gewitter. Wir sollten keine Zeit verlieren. Ein Gewitter im Winter? Spielt das Wetter völlig verrückt? Ja, das gibt es ab und zu. Das ist nichts Ungewöhnliches. Verraten Sie mir endlich, weshalb ich mit Ihnen in diese Höhle hinabsteigen soll. Oh, der Eingangsbereich ist praktisch eben. Sie müssen nicht klettern. Ich möchte, dass Sie sich unvoreingenommen ein Bild machen. Er zeigte nach links und setzte sich in Bewegung. Ich folgte ihm, was schon nach wenigen 100 Metern Seitenstiche zur Folge hatte. Da ich aus Prinzip keinen Sport treibe und für all die Männer über die 50, die sich wie Idioten einen flachen Bauch herbeitrimmen, nur ein Lächeln übrig habe, muss ich damit leben, dass Menschen wie dieser Förster sich erhaben fühlen angesichts meiner Laktatwerte. Als wir endlich die Höhle betraten, hat sich der Himmel draußen zu einem grauschwarzen Teppich verfinstert. Na, sehen Sie? Eingerichtet wie eine Einzimmerwohnung. Besonders gemütlich ist es trotzdem nicht. Ich bin mit meinem Büro ganz zufrieden. Kann ich jetzt wieder gehen? Seit einer Woche hat sich in dieser Höhle jemand eingenistet. Aber ich habe diesen jemand noch nie zu Gesicht bekommen. Die Firma Nadler AG legt Wert darauf, dass auf ihrem Grundstück alles mit rechten Dingen zu und her geht. Langsam dämmert mir, weshalb Sie mich engagieren wollen. Genau so ist es. Sorgen Sie dafür, dass dieser Mensch sein Bündel packt und wieder verschwindet. Soll ich hier in der Höhle auf ihn warten? Nein, ich vermute nämlich, dass er uns beobachtet hat. Vielleicht sitzt er irgendwo in den Bäumen? Ein Affe, der gern Radio hört? Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber dieser Unabomber in Amerika, Ted Kaczynski oder so ähnlich, das ist auch so ein Eigenbrötler, lebte abgeschieden in den Bergen und bastelte Paketbomben. Noch dieser hier ist vielleicht völlig harmlos, aber ich möchte nicht, dass er auf diesem Grundstück harmlos ist. Wir gehen jetzt nach draußen. Ich zeige Ihnen, von wo aus Sie die Höhle beobachten können, ohne selber gesehen zu werden. Er führte mich auf eine kleine Anhöhe. Vom Himmel fielen die ersten Tropfen. Ich hatte die Wahl zwischen dem noch trockenen Wald und meinem Auftrag. Der hieß, auszuharren und zu beobachten. Plötzlich erschienen im Regen 2 Frauen in Wanderkleidung. Als ich auf die beiden zuging, goss es bereits aus allen verfügbaren Himmelskübeln. Da Das ist aber eine Überraschung. Siehst du, Elisabeth, wir sind nicht die Einzigen, die sich heute der Natur erfreuen. Ich glaube, ich erkälte mich. Vielleicht ist es die Vogelgrippe, die mich da niederrafft. Gehören Sie auch einem Wanderverein an? Ich bin Vorstandsmitglied der diplomierten Stubenhocker. Meloni ist mein Name. Ich heiße Wanda und ich wandere für mein Leben gern. Und ich heiße Salzmann, esse aber salzarm. Wir sind vom Verein Wandern im Regen bringt Nässe und Segen. Leider ist unser drittes Vereinsmitglied, die selige Frau Fürchter, vor einiger Zeit von uns gegangen. Ist sie in ein Tobel gestürzt? Sie hat zu viele Tabletten geschluckt. Das ist nicht erwiesen. Es könnte auch ein Herzfehler gewesen sein. Möchten Sie vielleicht in unseren Verein aufgenommen werden, Herr Maloni? Danke, aber ich bin vereinslos glücklich. Und wenn jetzt noch jemand den Regen abstellt, jauchze ich wie ein Ureinwohner. Ja, dieser Regen ist tatsächlich eine Plage. Ich glaube, ich trete aus dem Verein aus. Hier und auf der Stelle. Aber Elisabeth, das geht nicht. Du kannst mich nicht alleine lassen. Alleine kann ich keinen Verein aufrechterhalten. Das ist mir egal. Ich habe genug Regen auf meinem Kopf gespürt. Ich möchte nie mehr durchnässte Kleider auf meiner Haut tragen. Ach, ich habe endgültig genug vom Regen. Und von dir und deinen albernen Wanderliedern. Und ich trete aus dem Regen, wenn es recht ist. Dann werde ich alleine weiter wandern. Es wird mir eine Ehre sein, die Ideale unseres Vereins aufrecht zu erhalten. Der Regen möge stärker werden. Ich wandere weiter. Alberne Ziege. Frau Salzmann drehte sich um und eilte Richtung Straße, wo sie vermutlich einen vorbeifahrenden Automobilisten stoppen wollte. Frau Wanda reckte ihr Haupt und marschierte frohgemut weiter. Ich sehnte mich nach einem Whisky und eilte in den nahegelegenen Wald. Es verging eine Stunde, in der sich die Kälte durch meine Kleidung fraß und das Donnergrollen nichts Gutes verhieß. Als der Förster mich erblickte, donnerte auch er. Na also, so war das nicht gedacht. Sie sollten die Höhle beobachten und nicht die Vögel im Wald. Die Firma Nadler AG sieht eine solch lasche Arbeitsmoral überhaupt nicht gern. Jetzt halten Sie die Luft an. Ich setze mich Wind und Wetter aus, um den Höhlenmenschen zu enttarnen. Und Sie erwarten auch noch, dass ich mich von einem Blitz erschlagen lasse. Als Förster kann ich Ihnen versichern, dass das Gewitter erst in einer Viertelstunde bei uns sein wird. Wenn überhaupt. Der Wind kann jederzeit drehen. Mir ist der Wind egal. Ich friere. Und fühle mich elend. Na, dann lassen Sie uns in der Höhle das Gewitter abwarten. Ja, wenn es heftig blitzt und donnert, könnte es sein, dass auch der Höhlenmensch Schutz sucht. Wir eilten durch den Regen, der Förster voran, ich mit Abstand hinterher. Ich fluchte über die Natur und den Umstand, dass mich noch immer keine Lottomillion von solch schrecklichen Aufträgen fernhielt. Als wir endlich bei der Höhle ankamen, hatte sich das Gewitter verzogen und der Regen nieselte nur noch. In der Höhle machten wir eine unschöne Entdeckung. Uiuiui, das sieht nicht gut aus. Der Mann muss mit dem Kopf aufgeschlagen sein. Oder jemand hat etwas an seinem Kopf aufgeschlagen. Vielleicht ein überdimensionales, biologisches Hühnerei. Das sieht aus wie ein Städter. Dem Bartwuchs nach zu urteilen, lebt er seit etwa einer Woche hier, wie ich das vermutet habe. So wie ich das sehe, lebt der Mann nicht mehr hier. Er sieht ziemlich tot aus. Zu viel Natur ist ungesund. Na, vielleicht könnten wir die Leiche wegtransportieren. Die Firma Nadler AG würde sich dafür sehr erkenntlich zeigen. Das will ich überhört haben. Ich rufe jetzt die Polizei und Sie fassen nichts an. Kapiert? Wie soll ich das der Firma Nadler AG erklären? Wissen Sie, ich bin verantwortlich für das Grundstück. Man wird mich entlassen. Arbeitslosigkeit, sozialer Abstieg und ein politischer Rechtsruck stehen mir bevor. Ich sehe mich schon rechte Populisten wählen. Dabei schlägt mein Herz grün und ist mein Verstand rot. Und alles nur wegen einer Leiche. Nein, so etwas habe ich wahrlich nicht verdient. Ehe er mit Heulen loslegen konnte, wies ich ihm den Weg aus der Höhle. Ich schaute mir den Toten etwas genauer an und inspizierte auch die Gegenstände, die vermutlich ihm gehört hatten. Dabei hatte ich ein ungutes Gefühl, wenn ich auch nicht sagen konnte, weshalb. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Höhlenmensch, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Höhlenmensch, zweiter Teil. Was bisher geschah? Der Förster Walder ist für ein Privatgrundstück zuständig, auf dem sich auch eine Höhle befindet. Das Gelände ist öffentlich zugänglich und es sieht ganz danach aus, als habe sich jemand in der Höhle niedergelassen. Maloney soll zum Rechten schauen. Mitten im Regen begegnet er zwei seltsamen Wanderinnen und als sich auch noch ein Wintergewitter bedrohlich nähert, flieht Maloney zusammen mit dem Förster in die Höhle. Dort finden sie die Leiche eines Mannes. Der Eingangsbereich der Höhle war stundenlang mit Scheinwerfern und Beamten versperrt. Ich harrte zusammen mit dem Förster in einem der schmalen Gänge aus. Es war eisig kalt. Als die Spurensicherung abgeschlossen war, gesellte sich der diensthabende Beamte zu uns und verkündete stolz seine Erkenntnisse. Eindeutig ausgerutscht, hingefallen und gestorben. So etwas kann vorkommen. Die Leute glauben immer, dass es reicht, zurück zur Natur zu gehen, um ein gesundes und langes Leben genießen zu können. Dabei lauern in der Natur Gefahren, die man nicht unterschätzen darf. Denken Sie nur an die Vogelgrippe oder Ebola oder Gelbfieber. Der Mann dürfte kaum an einer der von Ihnen erwähnten Krankheiten gelitten haben. Haben Sie die Identität des Mannes feststellen können? Ja, vielleicht gibt das einen Aufschluss über das Motiv. Ich meine, über den Grund, weshalb er sich hier versteckte. Ein eilends durchgeführter Gentest hat einwandfrei ergeben, dass es sich bei dem Mann eindeutig um einen Mann handelt. Angesichts der neuesten Erkenntnisse in Sachen Doping kann man heutzutage in dieser Hinsicht nicht mehr sicher sein. Noch wissen wir nicht, ob sich der Mann versteckt hat. Er war bis vor kurzem Bankangestellter. Er war in der Anklage, in der Anlageberatung tätig und hat auf eigenes Risiko Derivatgeschäfte getätigt, was auch immer das sein mag. Auf jeden Fall wurde er entlassen, fristlos. Derivate sind Optionen und Futures. Das weiß doch heutzutage jedes vermögende Kleinkind. Beamte sind nicht vermögend. Und oft auch kinderlos, der Dienst erlaubt keine Halbheiten. Wie heißt der Tote? Martin Stephan, nicht gerade originell. Zwei Vornamen, aber kein Nachname. Er war verheiratet. Na, das verstehe ich nicht. Hat er sich von seiner Frau getrennt und deshalb hier in der Höhle gelebt? Das und vieles mehr ist momentan Gegenstand unserer Ermittlungen. Im Freien bot mir der Förster einen Kräuterschnaps an. Er schmeckte nicht übel. Er bat mich, den Fall weiter zu verfolgen, da er nicht wollte, dass die Firma Nadler AG, der das Grundstück gehörte, den Eindruck bekam, ihm sei es egal, wer weshalb in der Höhle zu Tode kam. Ich fuhr zurück in die Stadt und schlief unter meinem Schreibtisch 10 Stunden durch. Am nächsten Morgen besuchte ich Frau Stephan. Ich setzte mich zu ihr und ihrem Baby in die Küche. Die Nachricht war ein Schock für mich. Ich habe nicht nur meinen Ehemann, sondern auch den Vater unserer Tochter verloren. Weshalb haben Sie keine Vermisstenanzeige aufgegeben, obwohl Ihr Mann seit einer Woche verschwunden war? Er wollte sich ein paar Tage in die Berge zurückziehen, um seine Gedanken zu sammeln. Nach dem Rausschmiss in der Bank fiel er in eine leichte Depression. Es war besser für uns alle, dass er ein paar Tage wegging. Könnte es sein, dass er sich in der Höhle das Leben nahm? Das glaube ich nicht. Martin war ein optimistischer Mensch. Er glaubte immer daran, dass es wieder vorwärts gehen würde. Die Depression hat er so gut wie überstanden. Er wollte nächste Woche nach Chicago fliegen. Dort kennt er einen Broker. Martin ist eine Kapazität im Handel mit Optionen. Was ihm bei der Bank passierte, war ein Missgeschick. Die haben ihn nur entlassen, um seinen Vorgesetzten zu schützen. Der taugt nichts, hat aber die richtigen Freunde in der Geschäftsleitung. Die sind doch Detektiv, oder? Riecht man das? Nein. Aber ich habe ein Gespür für so etwas. Ich bin Elektronikspezialistin. Mein Vater war der berühmteste Wanzenbauer des Ostens. Ich komme ursprünglich aus Tschechien, bin aber hier aufgewachsen. Falls Sie Interesse haben, kann ich Ihnen jederzeit die neuesten Mikrochip-Wanzen besorgen. Auch jene, die illegal sind. Ich bedankte mich für das Angebot und bot dem Baby einen Schnuller an, der auf dem Küchentisch herumlag. Das Kind spuckte ihn nach wenigen Sekunden wieder aus und zapperte sein Lätzchen voll. Da ich als Vater nichts taugte, versuchte ich es wieder in meinem angestammten Beruf. Ich besuchte den Bankdirektor, für den Martin Stephan gearbeitet hatte. Wir können es uns nicht leisten, Mitarbeiter weiter zu beschäftigen, die der Bank Millionen Verluste beschert haben. Stefan war ein äußerst fähiger Trader. Leider ging er zu hohe Risiken ein. Das ist global gesehen verheerend. Und weshalb hat sich Stefan global gesehen in eine Höhle zurückgezogen? Das allerdings kann ich gut nachvollziehen. Der tägliche Umgang mit riesigen Geldbeträgen, der Stress, unter dem wir alle stehen, der rührt doch an unseren Instinkten. Wir alle sehnen uns ab und zu zurück zum einfachen Leben. Das ist natürlich global gesehen eine reine Illusion. Das einfache Leben bedeutet Hunger, Krankheit und Tod. Ich bedauere es aufrichtig, dass wir Stefan entlassen mussten. Ganz im Gegensatz zu Herrn Ludwig. Der hat es nicht anders verdient. Was für eine Funktion hatte dieser Ludwig bei der Bank inne? Und war er mit Stefan befreundet? Global gesehen würde ich das nicht Freundschaft nennen. Eher eine seltsame Vater-Sohn-Beziehung, obwohl Stefan nur unwesentlich älter war als Ludwig. Dieser hat am Schalter gearbeitet. Leider wurde er dabei ertappt, wie er versuchte, einen Bankomaten zu manipulieren. Wir mussten ihn entlassen, zumal er uns keine nützlichen Tipps geben konnte, wie wir die Sicherheit der Automaten weiter verbessern können. Leider muss ich jetzt dieses interessante Gespräch abbrechen. Global gesehen gibt es Wichtigeres zu tun. Ich folgte ihm, bis er einem Angestellten den Auftrag erteilte, mir die Adresse des Herrn Ludwig ausprinten zu lassen. Ich verließ die globale Welt und landete in der kleinen, schmutzigen Welt der Hinterhöfe und Hintergedanken. Automaten haben mich schon immer fasziniert. Als Kind wollte ich hinter das Geheimnis der Mechanik kommen. Viele Geräte lassen sich manipulieren. Bei den computergesteuerten ist es schwieriger. Man muss die Software kennen. Aber manipulierbar ist jede Maschine. Sie waren mit Martin Stephan befreundet. Wir haben uns gut verstanden. Bis vor ein paar Wochen war das so. Aber nach einem Streit haben wir uns nicht mehr getroffen. Worüber haben Sie sich gestritten? Männer streiten sich nur über zwei Dinge. Frauen und Geld. Ich tippe auf Geld. So ist es. Martin wollte immer an das große Geld heran. Für die Bank hat er Millionen verdient und Millionen verloren. Er selber hatte kaum etwas Erspartes. Gib mir eine halbe Million und ich mache 5 Millionen daraus. War seine Devise. Ich bin schon mit 50.000 zufrieden. Damit komme ich ein Jahr problemlos durch. Und weiter denke ich nicht. Martin dachte immer weiter. Er wollte Geld, weil Geld Macht bedeutet. Mir bedeutet Geld nicht viel. Deswegen haben wir uns gestritten. Könnte es sein, dass Martin Stephan einen Coup plante? Martin plante immer etwas. Allerdings hat er kaum je etwas in die Tat umgesetzt, weil er zu sprunghaft war. Gestern begeisterte ihn eine Idee, heute eine andere. So war er. In meinem Büro wartete ich vergeblich auf eine Idee, die mich innerhalb nützlicher Frist reich und bedeutend gemacht hätte. Stattdessen leerte ich eine Flasche, ehe eine andere an meine Tür klopfte. Der Beamte sah aus, als hätte man ihm das Gehalt verdoppelt. Jetzt steht es einwandfrei fest, Maloney. Martin Stephan starb an den Einwirkungen eines Sturzes. Dann hat ihn jemand umgestoßen. Das kann so gut wie ausgeschlossen werden. Der Tote hatte so viel Alkohol im Blut, dass er sich auch in einer ganz gewöhnlichen Wohnung das Genick hätte brechen können. In einer Höhle aber ist so viel Alkohol schon beinahe das Todesurteil. Noch aber ist ungeklärt, weshalb Martin Stephan in der Höhle lebte. Bei Frau und Kind hätte er sich auch betrinken können. Die Frau sagte uns, dass ihr Mann in die Berge wollte, um auf neue Gedanken zu kommen. Das ist ganz natürlich, Maloney. Er wurde entlassen und suchte neue Perspektiven. In einer Höhle. Das scheint mir global gesehen eher Unsinn zu sein. Ich kann und will Ihnen nicht folgen, Maloney. Ein ganzes Heft voller neuer Kreuzworträtsel wartet auf mich. Es macht doppelt Spaß, Rätsel zu lösen, nachdem ein Todesfall erfolgreich geklärt wurde. Ein Unfall, Maloney. Finden Sie sich damit ab. Ich wies ihm die Tür, setzte mich und schloss die Augen. Auf einer weißen Leinwand hinter meinen Augenlidern erschien das Bild der Höhle, so wie ich es zuerst gesehen hatte. Wenig später projizierte ich darauf das Bild der Höhle mit der Leiche am Boden. Im Bildhintergrund stimmte etwas nicht überein. Ich wusste bloß noch nicht, was. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Höhlenmensch, zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Höhlenmensch, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? In einer Höhle auf einem ausgedehnten und der Öffentlichkeit zugänglichen Privatgrundstück wird die Leiche eines Mannes gefunden, der sich offenbar während mehrerer Tage dort niedergelassen hatte. Bei dem Toten handelt es sich um einen ehemaligen Börsenhändler, der von seiner Bank entlassen worden war. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Maloney sucht nach dem Grund dafür, weshalb der Tote Frau und Kind verlassen und sich in die feuchte Umgebung zurückgezogen hatte. Als ich zum zweiten Mal in meinem Leben aus dem Bus stieg, der mich auf das Gelände führte, zu der auch die Höhle gehörte, in der man Martin Stephan tot aufgefunden hatte, regnete es nicht, dafür war es eisig kalt. Ich fand den Weg, der zur Höhle führte, nur mit Mühe und rutschte einige Male beinahe aus. In der Höhle traf ich den Förster, der mit einer riesigen Taschenlampe eine Ecke ausleuchtete. Nach Ihrem Anruf bin ich sofort hierher gekommen und habe mir alles noch einmal genau angeschaut. Hier in dieser Ecke lag eine große braune Tasche, mehrere Tage hintereinander. Ich musste mich überwinden, nicht in die Tasche zu schauen, aber schließlich ging es mich nichts an. Und doch wollten Sie wissen, wer der seltsame Höhlenmensch ist. Ich gebe zu, dass ich Angst hatte. Man liest ja so viel in der Zeitung. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Diese Tasche, da hatten Sie recht, die lag nicht mehr da, als wir den Toten fanden. Aber als wir zum ersten Mal gemeinsam in der Höhle waren, also vermutlich nur ein paar Stunden bevor Martin Stephan umkam, da lag die Tasche in dieser Ecke. Ja, da bin ich mir jetzt sogar sicher. Jemand muss die Tasche mitgenommen haben. Und dieser jemand könnte auch am Tod von Martin Stephan mitschuldig sein. Ein Mord? Na, das wäre gar keine gute Nachricht für die Firma Nadler AG. Also den Unfall, den haben Sie gerade noch weggesteckt. Aber ein Mord auf Ihrem Gelände, das passt nicht zu Ihrer Firmenphilosophie. Kennen Sie die Wandergruppe Regen bringt Segen oder so ähnlich? Ja, die kenne ich gut. Die haben aber nichts mit dem Tod dieses Mannes zu tun. Also da lege ich meine Hand unter die Kreissäge. Er hielt mir eine leicht zitternde Hand hin, die bereits mit Narben übersät war. Vermutlich hatte er schon einige Male seine Hand für andere Leute unter ein Werkzeug gelegt. Nachdem ich nachhakte, gab er mir die Adresse einer der beiden fröhlichen Wanderinnen. Es war Frau Salzmann, die in einer ruhigen Zwei-Zimmer-Wohnung lebte. Sie haben ja mitbekommen, wie ich aus diesem traurigen Wanderverein ausgetreten bin. Ja, Frau Wander tat mir leid, deshalb begleitete ich Sie auf Ihren Wanderungen. Eigentlich hasse ich es, durch die Natur zu gehen. Ich schaue mir viel lieber Schaufensterauslagen an. Wohin gingen Sie, als Sie sich von Frau Wander trennten? Ja, zuerst ging ich zur Straße runter. Ich wollte Autostopp machen. Doch dann traf ich den Förster an. Er bot mir an, dass ich mich in seiner Hütte aufwärmen dürfte. Doch das tat ich dann auch. Er war sehr nett und überhaupt nicht aufdringlich. Kamen Sie auf dem Weg zur Hütte an der Höhle vorbei? Nein, die Höhle liegt in einer anderen Richtung. Sie möchten sicherlich wissen, ob ich den toten Mann gesehen habe. So ist es. Haben Sie ihn gesehen? Tot oder lebendig? Lebendig. Also ich vermute, dass er es war. Er überholte uns. Frau Wander begrüßte ihn fröhlich, so wie sie jeden Wanderer fröhlich begrüßt. Er knurrte etwas Unverständliches, was ihn mir sofort sympathisch machte. Frau Wander ist in Richtung Höhle gegangen, nachdem wir uns trennten. Aber das haben Sie sicherlich bemerkt. Ich bedankte mich und rief unterwegs mit meinem Handy bei der Polizei an. Nachdem ich dreimal falsch durchgestellt wurde, platzte mir der Kragen und ich verlangte, den Polizeikommandanten zu sprechen. Ich wurde natürlich erneut falsch verbunden, aber diesmal richtig falsch. Ich verabredete mich mit dem Beamten vor dem Haus, in dem Frau Wander wohnte. Es brennt Licht, Valore. Weshalb öffnet uns die Frau nicht? Vielleicht mag sie es nicht, verhaftet zu werden. Wenn ihre Theorie stimmt, Maloney, so frage ich mich, weshalb die Frau nicht längst mit der Tasche und dem darin befindlichen Geld abgehauen ist. Wahrscheinlich möchte sie sich nicht auffällig benehmen. Das hilft dir jetzt auch nicht mehr. Ich werde jetzt Kraft meines Amtes und unter Zuhilfenahme einer Leiter diesen Balkon erklimmen und der Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen. Möchten Sie mitkommen, Maloney? Es dauerte eine Weile, bis er bei einem eifrigen Hauswart eine Leiter organisiert hatte. Es dauerte noch länger, bis er den eifrigen Hauswart wieder los wurde. Als wir nacheinander den Balkon erklommen, bildete sich bereits eine kleine Menschentraube, die uns zuschaute und rätselte, ob wir eine Katze retten oder einen unsichtbaren Lebensmüden vor dem Sturz in ein anderes Bewusstsein bewahren wollten. Glücklicherweise erwies sich die Balkontüre als nicht besonders stabil. Wir betraten die Wohnung und wurden Zeugen eines dramatischen Auftrittes. Das ist Ihre letzte Chance. In dieser Flasche befindet sich Säure. Wenn Sie mir nicht sagen, wo Sie das Geld versteckt haben, werde ich Ihnen diese Säure ins Gesicht schütten. Binden Sie mich los! Wir können uns das Geld teilen. Es ist genug für zwei Frauen. Die Männer haben es nicht verdient, dass wir uns ihretwegen in die Haare geraten. Mein Mann hat es nicht verdient, dass er von einer Frau wie Ihnen bestohlen wird, ob tot oder lebendig. Im Namen aller diensthabenden Polizisten, Sie sind verhaftet. Ich bitte Sie, sich in alphabetischer Reihenfolge zu ergeben. Das erleichtert das Erstellen eines Protokolls ungemein. Retten Sie mich! Sie macht mich für den Tod Ihres Mannes verantwortlich. Das ist absurd! Sie bringen da etwas durcheinander. Frau Stefan macht Sie nur für den Verlust einer braunen Tasche verantwortlich. So ist es. Das Geld gehört mir. Ich bin die legitime Erbin meines Mannes. Ich habe an die Tasche eine Wanze montiert. Diese Wanze hat mich hierher geführt. Eine Wanze? Wie ekelhaft! Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich Handschuhe benutzt. Das Geld wurde von Martin Stefan gestohlen. Hat er es als Abschiedsgeschenk aus der Bank mitlaufen lassen? Niemand hat etwas davon gemerkt. In den Banken liegen täglich riesige Summen an Geld herum, die irgendwelche Leute aus dem Ausland vorbeibringen. Manche verstauen Millionen in Schließfächern. Wir benötigten dieses Startkapital. Mein Freund hätte daraus ein Vermögen gemacht. Eine halbe Million ist doch schon ein Vermögen. Mir würde das Geld reichen und ich könnte endlich einen großen, einen gewaltigen Wanderverein finanzieren. Sie werden überhaupt nichts finanzieren. Das Geld wird beschlagnahmt. War Martin Stefan schon tot, als Sie in die Höhle kamen, oder lag er schwer verletzt am Boden? Ich habe nicht näher hingeschaut. Die Tasche lag offen herum. Das Geld war wie eine Versuchung für mich. Einmal, dachte ich, möchte ich der Sünde nicht widerstehen. Er wollte mit mir ins Ausland. Ich habe uns neue Ausweispapiere besorgt. Wir hätten mit einer neuen Identität ein neues Leben beginnen können. Sie standen unserem Glück im Weg. Das ist Unsinn! Ihr Mann hat das Schicksal herausgefordert. Ich fordere absolute Ruhe und Ergebenheit. Binden Sie die Frau los und folgen Sie mir alle beide. Sie, Maloney, suche nach dem Geld. Ich habe mir neue Wanderschuhe und eine Windjacke gekauft. Das gehört jetzt alles der Polizei. Damit wandern die künftig den Schwerverbrechern hinterher. Klappe, Maloney! Oder Sie wandern ebenfalls in den Knast. Aber das wäre für Sie ja bereits eine deutliche Anhebung des Lebensstandards. Die beiden Frauen wurden abgeführt und ich setzte mich ermattet ins Treppenhaus. Ein fremder Mann klopfte mir mitfühlend auf die Schulter und eine Frau weinte vor Freude darüber, dass ich nun doch nicht aus dem ersten Stock in den Familiengarten gesprungen war. Ich hatte keine Lust, die Leute aufzuklären. Als mir jemand zur Stärkung ein Glas Bourbon brachte, war meine bescheidene kleine Welt wieder in Ordnung. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Höhlenmensch, dritter und letzter Teil.